Schlüsseli auf einen schönen Rüsseli. Kuckuck, kuckuck, da lug die Frau zum Fenster raus und sah, der Mann ist nicht aus. Und niemand, und niemand, und niemand bleibt als meine Kind. Uns Mädchen, ist auf der Wäsche dient. Der Herr auf seinem Rüsseli sagt zu der Frau im Schlüsseli, sind's böse Kind, ach liebe Frau, ach sag geschwind, kuckuck.